Ich kann diese Seite des Kampfes nicht beschließen, ohne wenigstens einen Fall der schauderhaftesten Art speziell zu erzählen. Zu Anfang des Dezember 1843 hatte die Gottliebin ein Nasenbluten, das gar nimmer aufhören wollte. Wenn sie eben eine Schüssel voll Blut verloren hatte, so fing's wieder an. Und es ist unbegreiflich, wie bei so ungeheurem Blutverluste das Leben erhalten werden konnte. Auffallend war, dass das Blut zugleich einen sehr scharfen Geruch hatte, aber immer besonders schwarz anzusehen war. Der Grund davon lag in einer zauberischen Vergiftung, deren nachher gedacht werden wird. In dieser Not traf sie mehrmals der Arzt, der zwar etwas verschrieb, aber wohl selbst schwerlich viel Hoffnung von der Wirkung der Arznei hatte. Nun machte ich in jener Zeit nachmittags 1 Uhr auf einem Gang zum Filial, der mich an ihrem Hause vorbeiführte, einen kurzen Besuch bei ihr. Sie saß frisch umgekleidet und sehr erschöpft auf einem Stuhle. Auch war die Stube eben vom Blut gereinigt worden, das den Morgen vorher reichlich geflossen war. Sie deutete mir auf dem Kopfe mehrere Stellen und sagte, da stecke etwas. Wenn das nicht herauskomme, so müsse sie sterben. Ich konnte eben nichts Besonderes fühlen, sagte aber, weil ich Eile hatte, nach meiner Rückkehr wolle ich wieder einkehren. Nach mir kam der Arzt, Dr. Speth, zu ihr, der 2 Stunden bei ihr verweilte und sich vieles erzählen ließ, auch wirklich etwas Hartes an obigen Stellen fühlen konnte. Er merkte, dass etwas vorgehen werde und wollte es auswarten, wurde aber zuletzt schnell zu einer Niederkunft nach Simosheim gerufen. Um 4 Uhr befand ich mich wieder in der Nähe des Orts. Da sprang mir jemand entgegen, ich möchte doch schnell zu Gottlieben kommen. Ich eilte und überall sah ich voll Schrecken die Leute zum Fenster heraussehen, die mir zuriefen, »Herr Pfarrer, es tut Not!« Ich trat ein, aber ein Blutdunst erstickender Art wollte mich wieder heraustreiben. Sie saß in der Mitte der kleinen Stube, hatte vor sich einen Kübel, der wohl zur Hälfte mit Blut und Wasser gefüllt war, und die ganze Länge der Stube, vor ihr und hinter ihr, floss eine breite Blutlache. Sie selbst war über und über mit Blut so überzogen, dass man die Kleider kaum mehr erkannte. Denn man denke sich, das Blut rieselte lebhaft aus beiden Ohren, aus beiden Augen, aus der Nase und sogar oben auf dem Kopfe in die Höhe. Das war das Grässlichste, das ich je gesehen habe. Es hatten's verschiedene Leute zum Fenster herein bemerkt, obgleich diese sich scheuten, da zu bleiben. Im Augenblick wollte ich ratlos sein. Doch fasste ich mich, und ein kurzer und ernster Seufzer brachte vorerst das Bluten zum Stillstande. Dann ließ ich ihr das Gesicht waschen, das nicht mehr zu erkennen war, und den Kopf, worauf ich die Stelle am Kopfe anfühlte, in der sich etwas befinden sollte. Auf dem Vorderkopfe oberhalb der Stirn gewahrte ich bald etwas, und ein kleiner, aber verborgener Nagel bohrte sich empor. Am Hinterkopfe drehte und arbeitete sich innerhalb der Haut etwas weiter herab, und endlich kam ein verbogener Bretternagel zum Vorschein. Das Bluten aber hatte von nun an ein Ende. Die erste Ohnmacht, in die sie bei meinem Eintritt fiel, konnte auch überwunden werden, wie die nachfolgenden. Und am Abend fühlte sie sich wieder ziemlich wohl und gestärkt. Was könnte ich nicht alles erzählen, wenn ich Zeit gehabt hätte, ein Tagebuch zu führen? Unter den vielen Kämpfen, die ich nach obigem zu bestehen hatte, machte ich mir allerlei Gedanken über die Art und Weise, wie die Zauberkräfte etwa angewendet werden, da es mir ein Bedürfnis war, wenigstens irgendetwas zur Erklärung mir denken zu können. Natürlich fiel mir dabei ein, dass in Beziehung auf das Wesen der Materie noch Geheimnisse obwalten, auf die die Philosophie mit Gewissheit noch nicht gekommen ist. Dachte ich mir die Materie als ein Aggregat, eine Art von Atomen, wie sie von manchen Philosophen schon aufgefasst worden ist, so wäre, stelle ich mir vor, die Zauberkunst nichts anderes als eine geheimnisvolle, von der finsteren Macht gelehrte Kunst, das Band der einzelnen Atome aufzulösen, um so den Gegenstand, mit dem sie ihr Wesen treibt, unkenntlich, ja unsichtbar zu machen und mittelst anderer Gegenstände, zum Beispiel in gewöhnlichem Essen, dahin zu bringen, da es nach dem Willen dessen, der die Kunst ausübt, kommen solle, wo sodann das gelöste Band wiederhergestellt wird und der Gegenstand wieder als das erscheint, was er vorher war. So konnte sich die Gottliebin aus früherer Zeit gut erinnern, dass sie bisweilen auf das Essen einer Suppe oder anderen Speise sogleich etwas Eigentümliches im Hals oder Leib gefühlt habe, das sie an eine Verzauberung denken ließ. Einmal warf sie Überbleibsel von einem solchen Essen einem Huhn vor, das augenblicklich rasend herumlief und nach einer Weile, wie erstickend, tot umsank. Sie öffnete Kopf und Hals des Huhnes, und da steckten zu ihrem Schrecken eine Menge Schuhnägel. Wie aber sollten andere Sachen in den Kopf und Leib wie in den Oberleib kommen? Erklärend lauteten die Erzählungen der Gottlieben, wie sie bei Nacht öfters habe Personen aller Arten und Stände im Geist zu sich ans Bett kommen sehen. Diese hätten ihr, während sie dabei immer bewegungslos gewesen sei, entweder etwas wie Brot in den Mund gereicht oder andere Glieder ihres Leibes berührt. Und alsbald habe sie Bedrängungen in sich gefühlt, die sich zu den späteren hervorkommenden Gegenständen reimten. Jener Bretternagel und der kleinere Nagel, wodurch das heftige Bluten verursacht wurde, wurden ihr abends mitten auf der Straße von jemandem, der einen geistlichen Orner trug und erwartete, jedoch nur scheinbar, das heißt im Geiste da war, wie sie glaubte, durch eine besondere Manipulation in den Kopf geschafft, wobei sie nicht den geringsten Widerstand leisten konnte, und alsobald fing das Bluten an. Einmal traten des Nachts auf gleiche Weise, das heißt als Geister, drei Männer vor sie, die einen geistigen Spiritus in der Hand hielten. Sie konnte sich abermals nicht bewegen. Der eine öffnete ihren Mund, der andere hielt sie am Kopf und der dritte wollte ihr den Spiritus eingießen. Letzteres geschah ein wenig und um sie zu ersticken, wurde ihr nun wieder der Kiefer zusammengedrückt. Der Dampf des Spiritus ging aber durch die Nase heraus und sie, die wenigstens imstande war, noch zu seufzen, blieb gerettet. Als die Männer merkten, dass sie nichts ausrichteten, schütteten sie das Glas über den Kopf hin und entfernten sich. Am Morgen war die Nachthaube von einem gelblichen, hässlich riechenden Stoffe ganz zerfressen und ließ sich leicht zerbröckeln. Ein andermal, da sie wieder in ihrer eigenen Stube lag, hatte sie abends ihren Rock an die Kammertüre gehängt und die Schwester, die mit ihr in einem Bette lag, wusste gewiss, was in der Rocktasche war, und dass die Gottlieben nicht aus dem Bette kam. Letzterer aber sah des Nachts eine Gestalt zu ihrem Rock gehen, aus der Tasche ein blechernes Geldbüchschen, wie es die Bauersleute haben, herausnehmen, nebst anderem, dann vor sie damit hintreten, und am andern Morgen wurden unter heftigen Würgen Geldstücke und das Büchschen von ihr erbrochen. Dies alles führt darauf, dass gewisse Personen die Kunst besitzen, im Geiste außer dem Leibe zu sein, wohl nicht immer mit völligem Bewusstsein. Allein die Gegenstände in den Leib praktizieren, wie soll das zugehen? Auch darüber gewährt das einigen Aufschluss, dass bei all den Gegenständen, die eingezaubert wurden, immer noch ein verstorbener Mensch oder Dämon mitwirkte, der allein die Kunst ausübte und mit dem Gegenstand in den Menschen fuhr. So stellte sich's vielfältig dar, und so kommt es, dass die Besitzung eigentlich nur um der Zauberei willen da war und es sich nicht sowohl um die Heilung einer Besessenen als um die Befreiung einer bezauberten Person handelte. Dass aber die Gegenstände nicht wirklich töteten, wie die Finsternis beabsichtigte, daran war eine besondere Bewahrung Gottes schuld, die sich auf eine auffallende Weise mit dem Eintritt des Zaubers schon dadurch zu erkennen gab, dass die Gottlieben fortan zunächst wenig Empfindungen von den Gegenständen, die in ihr waren, hatte, bis die Zeit kam, Manches muss über 2 Jahre in ihr gelegen sein, dass diese wieder entfernt werden sollten. Daher ferner, dass ein Dämon immer sozusagen der Wächter der Gegenstände war, kam es, dass der Zauber oft erst durch meine Anwesenheit und besonders wenn ich mich, auch abwesend, für sie zum Beten bewogen fühlte, in Bewegung gebracht wurde und dass in der Regel vor oder nach Entfernung des Zaubers ein Dämon ausfuhr. Das aber bin ich fest überzeugt, dass, wenn ich einmal einen Unglauben mich hingegeben hätte, als wäre es nicht möglich, durch das alleinige Gebet auch das unmöglich Scheinende vollbringen zu können, die Gottlieben verloren gewesen wäre. Ich fühlte mich jedoch immer so gestärkt, dass ich alles meinem Heilande zutraute. Und der Gedanke, den ich mit jenem Tage zuversichtlich erfassen durfte, dass durch diesen Kampf der schwarzen Kunst der Zauberei ein empfindlicher Stoß gebracht werden müsse, ließ mich auch bis aufs Äußerste hinaus ausdauern.